Kundgabe 3408. Empfangen durch Bertha Dodde am 17.01.1945. Das innere Wort in der Zeit der Trübsal. In der Zeit der Trübsal werdet ihr die Stimme des Geistes klar und deutlich vernehmen, so wie ihr die Verbindung mit Gott aufrechterhaltet und ihn selbst zu hören begehrt. Denn er entzieht euch seine Gnadengabe nicht. Er lässet sie euch immer reichlicher zugehen, denn er weiß, wessen ihr bedürfet. Er weiß, dass ihr Trost und Stärkung benötigt und dass nur er euch diese bieten kann. Ihr werdet immer inniger euch ihm anschließen und desto mehr wird er euch bedenken mit seinem Wort, mit seiner Liebe, die er im Wort zum Ausdruck bringt. Und ihr werdet die Trübsal nicht so hart empfinden, denn Gott selbst hebt euch darüber hinweg. Er kann es machen, dass ihr fröhlich seid im Herzen, trotz äußerer Not. Er wird euch genügsam machen und geduldig, so dass ihr keinen Mangel empfindet und nur eines begehret, dass er sich euch offenbaret, dass er zu euch spricht und ihr seine Gnaden empfanget. Und dieses Begehren wird er euch erfüllen. Er wird euer geistiges Ohr schärfen und ihr werdet seine Stimme vernehmen überall und zu jeder Zeit. Und die geistige Speise wird euch tiefer beglücken als jegliche irdische Erfüllung. Euer Körper wird sich begnügen mit wenigem. Ihr werdet seiner nicht mehr achten. Doch eure Seele wird in Fülle versorgt werden und sie wird niemals zu darben brauchen. Und tritt die irdische Not an euch heran, dann wird sie euch nicht mehr mutlos werden lassen, weil ihr sie zu dem tragen könnt, der euch seine Hilfe verheißen hat, weil er euch liebt, wie ein Vater seine Kinder liebt. Die Zeit der Trübsal braucht daher für euch, keine Schrecken zu haben, so ihr euch als seine Kinder fühlt und innige Zwiesprache mit ihm haltet. Er wird euch antworten, und ihr werdet seine Stimme im Herzen vernehmen. Und was er zu euch spricht, wird euch erheben und beglücken. Es wird euch stark machen und zuversichtlich. Es wird alle Sorgen und Nöte in euch verstummen lassen. Denn ihr werdet tief und unerschütterlich zu glauben vermögen, weil der Geist Gottes euch belehret und euch seine Stimme berühret wie ein väterlicher Zuspruch, an dem ihr nie und nimmer zweifelt. Und euer Herz wird jubeln, weil ihr den liebenden Vater erkennet, der euch würdigt seiner Stimme. Und euer geistiger Fortschritt lässet euch alles vergessen, alles ertragen, was der Körper an Leiden und Entbehrungen auf sich nehmen muss. Denn der Körper wird desto unempfindlicher, je mehr die Seele sich vergeistigt. Die Seele aber frohlocket, so wie sie das Ziel erreicht hat, Gott zu spüren und seine Stimme zu vernehmen, so oft es sie danach verlangt. Amen.